Jazz. Ein Mädchen rast in einen Hausflur. Ich presse mein Gesicht gegen die Türscheibe. Sie ist ganz blank wie hohes Fieber. Sie bückt sich wie in einem Krampf. Die Strümpfe und die Kleider reißen laut. Im Brustmund kocht die Milch. Da kommt ein dünnes Kind ins Haus gelaufen, zersplittert hastig mit dem Fuß die Tür. Ich habe lauter Brandblasen auf der Haut. Es zerrt eine Jazz-Trompete zwischen den Beinen hervor, presst sie noch einmal gegen seinen heißen Leib, schwenkt sie laut schreiend durch die Luft und bläst. Auf der Straße und in ihren stinkenden Löchern rennen die Menschen atemlos durcheinander und stürzen in die Epilepsie. Die größte Farbenschlacht. Jeder Ton ist wie geballter Blütenstaub. Befruchtung, Befruchtung, rosa Erde, violetter Himmel, Scharlach, radikaler als die gesamte Elektrizität. Ins Klosett mit der Psychoanalyse, Psychotherapie, Jazz, ein Manifest der Überlebenden. Der Irrsinn wird kurz und klein gedroschen. Zukunft der Farben, rote Zitronen, blaue Blutblase, schwarze Orangen. Die einzige Krankheit ist das Fieber. Revolution, Amoklauf der Trompeten, Überschwemmung, blutüberströmtes Blech, ein zerrissenes Herz, Lungenriss, Jazz, Jazz, Unsterblichkeit der Nerven. Was übrig bleibt, ist eine große, verkohlte Kluft zwischen den Beinen.